Andacht vom 23.06.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Geheimnisse aus Epheser 1. Ich wachte diesen Morgen auf, ich tue immer das Gleiche. Ich gehe ins Bett und bitte Jesus, mich aufzuwecken. Wenn er mich nicht aufweckt, bin ich nicht hier fürs Live. Dann wache ich in der Nacht auf. Ich frage Jesus, warum ich aufgewacht bin. Dann horche ich. Wenn Jesus sagt, er ist's, dann stehe ich auf, egal wie lange ich geschlafen habe oder wann ich ins Bett gegangen bin. Das ist das Geheimnis, um nicht müde zu sein. Ich habe so viel Energie, egal wie viel ich geschlafen habe. Das Geheimnis ist, mit Jesus ins Bett zu gehen, nicht mit Debbie, obwohl sie neben mir liegt. Also mit Jesus ins Bett zu gehen und zu schlafen, bis er mich aufweckt. Ich weiß oft nicht, wie lange ich schlafe. Ich gehe ins Bett um Mitternacht oder wann auch immer. Jesus weckt mich um 2 Uhr oder um 6 Uhr. Es ist unterschiedlich. Meist ist es nicht zu spät. Als ich heute früh aufwachte, sprach Jesus zu meinem Herzen. Das energetisiert meinen Körper so sehr, dass ich richtig fit bin. Mein ganzer Körper ist voller Kraft und Energie. Ich habe mich gestern mit einem Freund über Videocall unterhalten. Wir sprachen über das Müdesein. Ich glaube, es war ein Schlüssel für ihn, als ich ihm erklärte, wenn dein Herz nicht im Frieden ist, ist dein Körper müde. Denn das Herz setzt all die Energie in deinem Körper frei. Leute, die 8 oder 9 Stunden pro Nacht schlafen, sind trotzdem müde. Sie denken, sie bräuchten mehr Schlaf, aber das stimmt nicht. Aus deinem Herzen kommen alle Entscheidungen für dein Leben. Dein Herz liefert all diese unglaubliche Energie für deinen Körper oder eben nicht. Was geschieht, wenn dein Herz nicht im Frieden ist, wenn darin keine Freude ist, wenn dein Herz nicht erfüllt ist von Jesus, wenn es dem vollbrachten Werk des Kreuzes nicht vertraut? Dann hast du keine Energie, weil dein Herz keine Energie hat. Du schläfst und schläfst und bist trotzdem müde. Der Schlüssel ist in deinem Herzen. Überlege, wenn du dich sorgst um deine Zukunft, um Entscheidungen, um die Frage, wie dir etwas gelingen wird, dann ist dein Herz nicht im Frieden. Wenn du so einschläfst, wachst du auch so auf. Du wirst immer so aufwachen, wie du einschläfst. Wenn dein Herz keine Energie in jede Zelle deines Körpers liefern kann, wird dein Körper müde sein. Eine meiner Hauptüberzeugungen ist, ca. 90% aller Krankheiten kommen aus dem Herzen. Sie beruhen auf falschen Herzenseinstellungen. Wenn man sein Herz nicht gut behütet hat, wenn das Herz ängstlich ist oder sich ständig um morgen sorgt. Die Bibel sagt, dass das Herz die Quelle des Lebens ist. Wir haben uns immer auf das Problem gestürzt, nicht auf die Ursache. Warum wollen wir immer das Problem lösen, das nicht das ursprüngliche Problem ist? Wir müssen aufhören, unser Leben so zu leben. Wenn wir einmal mit Christus verbunden sind, der die Wahrheit ist, warum leben wir dann im Natürlichen, wenn Christus das Übernatürliche für uns vorbereitet hat? Das war bisher nur die Einleitung. Wir gehen zu Epheser 1. In Epheser 1, 1 bis 14, finden wir eine sehr kraftvolle und unglaubliche Theologie. Da sind so viele Wahrheiten, die lebensverändernd sind. Epheser 1, 3 war für mich lebensverändernd. Wir wurden von unserem Hirten gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Als ich das erkannte, änderte sich alles in meinem Leben. In der Hausgemeinde, zu der ich gehe, lesen wir gerade den Epheserbrief. Wenn du die ersten 14 Verse in Epheser 1 anschaust, wirst du eine Wahrheit nach der anderen finden, die dein Leben verändert. Vers 3. Wir sind schon gesegnet mit allen Segnungen, die es gibt. Es gibt keine Segnungen mehr, auf die wir warten müssen. Gestern in unserer Gemeinde sprachen wir darüber. Jemand redete über Vers 4. Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Mann sagte, das ist so kraftvoll. Bevor Gott die Welt gründete, dachte er an mich. Einmal sagte ich zu Clayton, erinnerst du dich, als ich in das Waisenhaus kam? Wie viele Kinder wollten, dass ich sie mitnehme zu mir nach Hause? Clayton antwortete, alle. Ich fragte, wie viele habe ich gewählt? Nur mich. Darauf sagte ich, zweifle nie an meiner Liebe für dich. Ich ging in das Waisenhaus und habe dich erwählt. Wir müssen begreifen, dass Gott uns erwählt hat. Ich mag es nicht, wenn gesagt wird, ich fand Jesus, ich gab Jesus mein Leben. So, als ob ich die Entscheidung für ihn getroffen hätte. Nein, er hat mich erwählt und ich habe darauf reagiert. Vers 7. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Egal wie groß deine Sünden waren, Gottes Gnade ist größer. Ein Tropfen Blut von Jesus reicht aus. Das Blut Jesu redet lauter als jede andere Stimme. Wenn du darüber nachdenkst, musst du nicht mehr an deine Sünde denken, sondern nur noch aufs Blut Jesu schauen. Wenn du durch diese Verse durchgehst, wirst du erkennen, dass der neue Bund deutlich beschrieben ist. Schau in Vers 9. Das Geheimnis, das ist der neue Bund. Gott hat ihn uns offenbart, aber er war schon immer Gottes Freude, sein Vergnügen, sein Wohlgefallen. Zu seiner Freude. Seine Freude war der neue Bund. Im Herzen Gottes war immer die Sehnsucht, uns in den neuen Bund hineinzubringen. Vers 11. In ihm haben wir ein Erbe. Das ist gut, ich habe ein Erbe erhalten. Was ist dein Erbe? Was ist mein Erbe? Hebräer 1 sagt, Gott machte Jesus zum Erben von allem. Ich weiß, dass wir immer denken, dass wir ein Erbe im Himmel haben, aber damit begrenzen wir unser Erbe. Freue ich mich über mein Erbe im Himmel? Ja, darauf freue ich mich sehr. Aber ich erzähle euch ein Geheimnis aus meinem Leben. Wenn ich meinen Körper verlasse, die jetzige Behausung, und wenn ich dann in den Himmel komme, da starte ich nicht ein neues Leben. Ich führe mein irdisches Leben weiter im Himmel. Viele Menschen denken, sie beenden ihr irdisches Leben und im Himmel gibt's ein neues Leben. Ich lebe schon jetzt im Himmel. Ich erlebe den Himmel jetzt schon. Ich werde nur in einem anderen Zelt, so heißt es in 2. Korinther 5, leben und mein Leben weiterführen. Die Menschen denken, im Himmel gibt's keine Probleme mehr. Deshalb freuen sie sich auf den Himmel. Aber diese Sichtweise ist falsch. Ich werde mein Leben im Himmel nur in einem anderen Körper ausdrücken. Menschen, die denken, nur die Zukunft und nur der Himmel seien ihr Ziel, sie leben ihr irdisches Leben mit einer fatalen Einschränkung. Sie werden nie erleben, zu welchem Zweck sie ihr Leben hier auf Erden führen. Schaut in Hebräer 1,2. Jesus ist der Erbe von allem. Römer 8,17 sagt noch, wir sind Kinder. Römer 8 sagt, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Was also ist mein Erbe? Wenn ich ein Miterbe mit Christus bin und Christus gehört alles, dann gehört mir alles. Es gibt keine Begrenzungen, Leute. Das Leben Jesu ist mein Erbe, seine Kraft, sein Sieg, seine Autorität. Alles ist mein Erbe. Was er geerbt hat, ist auch mein Erbe. Viele wissen das nicht, sie begrenzen sich. Ich habe euch jetzt viele Wahrheiten aus Epheser 1 mitgeteilt. Aber kennt ihr den Schlüssel? Ich saß heute früh in meinem Stuhl und schaute verschiedene Bibelübersetzungen und auch das griechische Original durch. Wisst ihr, wie oft ich in 14 Versen den einen Schlüssel finde? 14 Mal. Wenn man diesen Schlüssel wegnehme, hätte all das, was ich heute früh gesagt habe, keinen Wert. Der Schlüssel ist Jesus. Hier ist der Fehler, den viele von uns machen. Ich bin gesegnet, ich habe alle Segnungen der Himmelswelt, danke Gott. So ist das, nicht wahr? Die Segnungen haben wir nur in Jesus Christus. Wir sind auch nicht erwählt von Gott vor Erschaffung der Welt, nur in Christus. 14 Mal redet diese Passage über Jesus. Wir versuchen unser Leben zu leben, in unserer Kraft, in unserem Wissen, mit unserer Weisheit. Und es funktioniert nicht. Warum? Wir haben Jesus vergessen. Ohne Jesus bleibt nichts übrig, nicht mal der Brief an die Epheser. Schaut auf den ersten Vers. Wer schrieb den Brief? Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Ohne Jesus wäre der Brief nichts wert. Je mehr du lernst zu verstehen, dass ohne Jesus nichts übrig bleibt, wirst du Jesus so leidenschaftlich lieben, dass du dich total auf Jesus konzentrierst, du wirst nicht mehr ohne ihn atmen wollen. Wenn dir dieser Mittelpunkt weggenommen wird, wirst du nichts mehr wollen. In Christus Jesus bist du gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. In Jesus Christus bist du erwählt vor Grundlegung der Welt. Das steht 14 Mal in Epheser 1. Nichts funktioniert ohne diesen Schlüssel. Und wenn du das zu deinem Mittelpunkt machst, wird alles funktionieren. Reinhard, da rede ich ja nur über Jesus. Worüber muss ich noch reden und nachdenken? Über nichts. Es geht nur um Jesus. Mein Jesus, wenn ich ins Bett gehe. Mein Jesus, wenn ich aufwache. Mein Jesus, wenn ich durch meinen Tag gehe. Wenn ich ihn wegnehme, habe ich nichts mehr. Ich arbeite hart, ich habe ein schweres Leben, ich habe Stress. Das ist nicht gesund. Ich ruhe in Jesus. Ich vertraue ihm. Ich bin durch ihn erwählt. Ich verstehe, dass ich ein Erbe habe, nicht weil ich ein toller Kerl bin, sondern in Jesus. Ich werde nie aufhören, von Jesus zu reden, bis zu meinem letzten Atemzug. Jetzt sage ich euch, wie ihr das praktisch erfahren könnt. Denn viele haben das im Kopf verstanden, aber sie wissen nicht, wie sie es umsetzen können. Zunächst, eins der liebsten Worte von Christen ist eins der kraftlosesten Worte, der Name Jesus. Denkt darüber nach. Überlegt, wie oft habt ihr gesagt, im Namen Jesu, und nichts ist passiert. Ihr habt weiter gesündigt, die Tür blieb zu, der Kranke blieb krank, nichts ist geschehen. Was passiert da? Es ist nur eine magische Formel. Aber Jesus ist niemals eine magische Formel. Schaut auf euer Leben zurück. Wie oft habt ihr gesagt, im Namen Jesu, und nichts geschah? Ich helfe euch, dieses Problem zu lösen. Ihr müsst verstehen, was in Jesus bedeutet. Wenn ihr das versteht, braucht ihr die Phrase nicht mehr benutzen. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Wenn ich gesegnet bin in Jesus, wenn ich ein Erbe habe in Jesus, wenn ich erwählt bin vor Grundlegung der Welt, dann muss ich keine Bibelverse mehr wiederholen. Ich muss nur begreifen, was es bedeutet, diese Dinge in ihm zu haben. Alles, was Gott tut, alles, was ich tun kann, es geht nur in Jesus, weil er es bereits getan hat. Ich muss kapieren, dass ich alles habe in ihm. Es sind drei Dinge, die ich praktizieren muss, um mein Leben in Jesus praktisch zu erfahren. Und wenn ich das nicht befolge, werde ich keine Erfolge erleben. Dann wird Jesus nicht deine Erfahrung im Leben werden. Erstens, einfacher Glaube. Je mehr mein Herz es glaubt, desto mehr werde ich erleben. Ergreifender Glaube ist ein Schlüssel. Ich muss aufhören, Gott 1000 Dinge zu fragen. Stattdessen fange ich an zu danken. Jesus, danke für das Kreuz und für das, was du für mich getan hast. Danke. Tu das immer wieder. Danke, Jesus, du vollbrachtest es für mich. Danke. Nicht mehr im Namen Jesu, sondern danke, Jesus, dass das Kreuz genug ist. Danke. Überzeuge dein Herz, dass in ihm genug ist. So geht einfacher Herzensglaube, dass in ihm alles gelöst ist. So wirst du in Jesus verankert werden. Zweitens, Hingabe. Wenn du dich Jesus nicht vollständig hingibst, wirst du nicht erleben, wie er ist. Wir versuchen immer, unser Leben zu leben, die Dinge zu verstehen. Und wenn wir in Schwierigkeiten sind, werfen wir mit im Namen Jesu um uns. Lebe mit offenen Händen, das ist Hingabe. Das ist das Erste, was ich täglich tue. Jesus, ich gebe mich dir hin. Erst du, mein Jesus, dann alles andere. Dann gehe ich in mein Büro, setze mich auf meinen Stuhl und an der Wand gegenüber ist ein Bild, auf dem steht: Ich kapituliere, ich gebe mich hin. Wenn ich das komplett tue, ist mein natürliches Leben tot und ich lebe in Jesus. Wenn du dich Jesus nicht völlig hingibst, wirst du nicht erleben, wie Leben in Jesus ist. Dann handelst du aufgrund deiner natürlichen Erfahrungen. Eins der traurigsten Dinge, die Christen tun, ist, Jesus zu ihrem Leben hinzuzufügen. So erleben wir Jesu Leben nicht. Jesus ist keine Zutat. Jesus ist alles. Es ist so einfach. Warum haben wir es so kompliziert gemacht? Also, in Epheser 1 steht es: Wir müssen glauben, dass Jesus alles getan hat. Das nächste ist die Hingabe an Jesus. Dann muss ich mich keinem anderen Menschen mehr hingeben. Ich bin nicht mehr abhängig von Menschen. Die Umstände interessieren mich nicht mehr. Der dritte Punkt ist Gehorsam. Wenn du das in dein Herz aufnimmst, wirst du ein anderes Leben erleben. Wenn du religiös bleibst, wirst du es nicht begreifen. Vieles, was Jesus sagte, verstehen wir nicht, weil wir die hebräische Kultur nicht verstehen. Wir konzentrieren uns auf das Wort, das Jesus sprach, statt uns auf das Wort zu konzentrieren, das Jesus ist. Jesus ist das wahre Wort. Wir müssen zu seinen Füßen sitzen und hören, was er sagt. Ich habe ein Vorbild in meinem Leben, Jesus. Ich habe einen Mentor, Jesus. Ich schaue, wie Jesus sein Leben lebte und ahme ihn nach. Nichts von Epheser 1 würde sich in meinem Leben zeigen, wenn ich das nicht tun würde. Du musst Jesus gehorchen, gehorche ihm schnell. Glauben, Hingabe, Gehorsam, das führt dich in ein erfülltes Leben in Jesus. Konfrontiere das Denken in deinem Herzen. Lass niemals Menschen dein Leben bestimmen. Nur Jesus ist dein Pastor. Er soll dich leiten, kein Mensch. Wenn uns ein menschlicher Pastor sagt, was wir tun sollen, das ist gefährlich. Wenn du einen Auftrag von Gott erhältst und deinen Pastor fragst und er sagt, das ist nicht von Gott, dann gehorchst du nicht Jesus, sondern einem Menschen. Dann ist der Mensch dein Zentrum, nicht Jesus. Und dann kollabiert alles. Debbie kam einst zu mir und sagte, Jesus befahl mir, wir sollen ein Kind adoptieren. Ich wollte das nicht. Wir führten ein gutes Leben, die Kinder waren groß und selbstständig, so waren keine Kinder im Haus. Wir konnten einfach Jesus dienen, wir konnten um die Welt reisen, Debbie und ich. Und jetzt eine Adoption? Wisst ihr, was ich zu meiner Frau sagte? Wenn Jesus dir das sagte, brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Dann müssen wir das tun, ob ich will oder nicht. Auch wenn sich mein Leben verändert und manches komplizierter wird. Wir lebten damals in einer wirklich kleinen Wohnung in Goiânia. In der Nacht, nachdem Debbie mir das gesagt hatte, hatte ich einen Albtraum. Ich wachte mit kaltem Schweiß auf der Stirn auf. Ich erzähle euch den Traum. Als wir das Kind adoptiert hatten, hatte ich keinen Platz mehr, meine Kleidung zu verräumen. Wir lebten schon beengt und das Kind lebte bei uns in dieser Enge. Es gab im Schlafzimmer keinen Platz für meine Kleidung, sondern nur für Debbies Kleidung. Meine Kleidung war im Gästezimmer, also nunmehr dem Kinderzimmer. Ich träumte tatsächlich, dass ich keinen Platz für meine Kleidung hatte. Das erzählte ich Debbie. Ich hatte einen Albtraum. Ich musste meine Kleidung in einem Koffer im Büro aufbewahren. Aber wenn wir ein Kind adoptieren sollen, tun wir das. Wir Christen haben nicht gelernt, Jesus zu gehorchen. Und dann wundern wir uns, dass die Dinge nicht funktionieren. Glaube, Hingabe, Gehorsam. Alles andere ergibt sich von allein. Amen.